Hallo und herzlich willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Die Person ist interessant und so sind es auch die Hinweise. Ich hoffe, ihr ratet zu Hause auch mit. Denn diese 10 Hinweise haben es in sich. Auch ihr könnt uns solche Hinweise schicken. Unter das-a.ch findet ihr Kontakt. Und nun geht's los mit A, der Kurzform von Ach. 10 Hinweise, eine Person. Alles interessant. Viel Spaß. Ah. Und heute in alter klassischer Besetzung mit Jürgen, Dominik und meiner Wenigkeit, dem Philipp. Und uns was mitgebracht hat der Jürgen. Indirekt, aber das Intro, das hat mich, das, also noch nie hat ein Intro bei mir so viel Kopfkino ausgelöst wie das jetzt. Das war jetzt so eine Mischung aus Bioshock und Grimms Märchen. Schön, gefällt mir. Wow. Ich bin doch maßlos bescheiden von Philipp, dass er da immer drüber hinweggeht, einfach als wenn nichts passiert wäre. Genau. Vielleicht hat er den Task mittlerweile auch komplett automatisiert und es macht nur noch irgendwie so eine KI für ihn. So. Das wäre wirklich mal interessant, wann wir drei das letzte Mal alleine gemacht haben. So. Mhm. Gefühlt ist es ein paar tausend Jahre her. It's been a while. Aber es ist ja auch nicht so, als wären wir komplett alleine, denn ich habe ja quasi einen Gruß von außen mitgebracht. Ich habe euch das ja in der letzten richtigen Folge schon angeteasert. Und diesmal passt auch die Reihenfolge, weil wir wissen, dass die in Anführungszeichen echte große Folge noch rauskommt, bevor das hier rauskommt. Ich wollte es jetzt für mich behalten, dass morgen die jetzt online geht, über die wir reden, die wir aber jetzt schon auf... Das ist schon wieder so ein Paradoxon. Ich schicke euch mal in unserem internen Kommunikationskanal ein Bild davon, wie es auf meinem Schreibtisch gerade aussieht. Oh, ich bin gespannt. Den Brief habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Den lese ich jetzt nicht nochmal vor. Aber ihr wisst ja, Lady Meo Ada von Mespotine hat uns geschrieben. Jawohl. So, und ich bin seit Wochen und Monaten fast schon gespannt, was in diesen Umschlägen drin ist. In einem steht, den darf ich ja jetzt dann wahrscheinlich nicht öffnen, weil auf einem steht Notfallpaket, wenn ihr mal nicht fränkische Gästinnen habt. Nicht vorher öffnen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Mhm. Oha. Ich weiß nicht, ob sich das auf den anderen Umschlag bezieht. Auf dem steht nämlich, nur für den per podcastlichen Gebrauch, hoffentlich noch nicht vorgekommenes A-Rätsel von der Meo Ada Mespotine, der und dann nochmal so ein Zeichen für weiblich, nur damit ihr mich nicht wieder falsch gendert. Und dann noch ein Smiley mit einer rausgestreckten Zunge. Ja. Der gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr schön gezeichnet. Das ist, ich bin begeistert. Ich werde das jetzt mal öffnen, ja? Ja. Ich liebe es, wenn solche Outlook-Dinge im Podcast passieren, wie Bier trinken oder Zettel öffnen oder Umschläge aufmachen. Das ist also, so schön. Ihr seht es jetzt leider nicht, aber ich habe jetzt hier ein großes Stück Papier, da steht hinten drauf, kein Alkohol und doch die Lösung. Vorne steht drauf, na, wer wird denn hier spoilern? Ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt noch nicht lesen soll, denn ich habe hier noch, das muss ich auch nochmal für euch fotografieren. Ich habe hier nämlich noch einen Haufen kleine zusammengefaltete Schnipsel, durchnummeriert von 1 bis 10. Ich nehme mal an, es handelt sich um die Hinweise. Das habe ich geil kombiniert, oder? Du bist halt ein schlaues Kerlchen einfach. Das habe ich euch geil kombiniert. So, ich werde auch das fototastisch für euch festhalten. Was eine tolle Sache in einem akustischen Medium ist. Ja, deswegen rede ich ja darüber. Deswegen erzähle ich es euch ja, was ich tue, damit ihr quasi dabei seid. So. Ja. Ich fange dann mal an, Hinweis Nummer 1 auszufalten. Moment. Wow, jedes ist wirklich einzeln gefaltet, ein einzelner Zettel, der einzeln beschriftet ist. Heiligsblechle. Und ganz clever auch immer schön Punkte hinter die Nummer zu machen, damit die 6 und die 9 nicht verwechselt werden. Ja, also ja, ich meine, es ist, glaube ich, an der Gelegenheit mal kurz den Hörerinnen und Hörern zu sagen, dass ich hier einen unglaublichen Druck auf meinem Kopf habe, weil ich nämlich mein Headset nicht funktioniert und ich jetzt quasi normalen Kopfhörer trage und zusätzlich noch das Headset irgendwie drüber und ich just in diesem besonderen Zusammenhang jetzt ausgerechnet noch Hinweise extra entfaltet werden müssen. Also wenn ihr auf einmal nichts mehr von mir hört, dann habe ich wahrscheinlich Überdruck auf dem Schädel gehabt, ja. Also alle nehmen hier richtig Mühen auf sich für diese Folge. Das steht jetzt natürlich hier unter hohem Erwartungsdruck auch. Ja. Also ich hätte jetzt die Punkte hinter den Zahlen einfach dahingehend interpretiert, als dass man es dann wenigstens richtig vorliest und nicht sagt eins, sondern erstens. Oh, du hast recht. Erstens. Number one. Also ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Lösung nicht, ich weiß nicht, was in dem anderen Umschlag ist. Na, ich bin jetzt auf dem gleichen Stand wie ihr. Erstens. Starren. Einfach nur starren. Ja, einfach nur starren. Okay. Mhm. Fällt euch dazu was ein? Nein. Ich öffne. Nee, es war so gar nicht. Zweitens. Reiten. Ich glaube, sie versucht hier einfach nur uns hier fränkisches R zu entlocken. Starren, reiten. Ich hab, was kommt wohl als nächstes? Ich habe eine Freundin, die ärgert mich immer, weil ich Brot anscheinend so komisch ausspreche. Und das ist wirklich was. Kennt ihr das, wenn ihr gar nicht wisst, was das Problem ist? Oh ja. Also die da draußen, die quasi sich denken, der alte Franke, ich merke das bei manchen Wörtern, aber bei Brot ist wirklich nichts, wo ich nachvollziehe, wo das Problem ist. So, ich hätte mal gern jemanden, der sowohl Fränkisch als auch Hochdeutsch das aussprechen kann, weil ich bin wirklich nicht in der Lage, Brot anders auszusprechen, als ich es ausspreche. Schauen wir mal, ob vielleicht Hinweis drittens. Vielleicht ist das ja eine für dich. Ah, es ist nicht Brot. Es ist Milch. Milch. Ich bin sehr fasziniert von diesem Rätsel. Okay. Also, dass du einfach einem modernen Kunstwerk auf der Spur bist? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht vielleicht doch hätte auch den anderen Dings schon lesen sollen, damit ich wenigstens euch dann, aber nee, ich glaube nicht. Also nochmal, starren, reiten, Milch. Starren, reiten, Milch. Der Lurch. Das der Lamm Lurch. Auf der grünen Wiese. Es ist der Wolf und nicht Hurz. Der Lurch, du Lurch. Okay, Entschuldigung. Der Lurch. Hurz. Sehr gut. Hurz. Viertens. Kirk. Vielleicht auch Hamilton. Kirk. Ich kann dir nicht sagen, ob es stimmt. Okay. Was hat der mit Milch und Reiten zu tun? Also vielleicht ist es ein Kuhreiter? Also ich glaube, Kirk hat man doch schon öfter auf oder zu Pferde gesehen, oder? Kirk zu Pferde? Mhm. Kirk zu Pferde. Pferde zu Kirk? Ich kann der starren? Die geringste Ahnung. Ja, also wenn Kirk nicht starren kann. Das, aber der lebt ja auch noch. Ich weiß nicht. Ich öffne mal Hinweis Nummer 5. Fremdgehen. Mit Milch. Starrend mit Milch auf dem Pferd fremdgehen. Also ich finde diesen zunehmenden Trend, dass hier Hinweise vorgelesen werden, ohne dass wenigstens der Vortragende vorher gelesen hat, schwierig. Weil irgendwann demnächst, wenn wir hier A, satanische Messages und B, irgendwelche kommerziellen Messages einfach mal ausgesprochen haben. Trinken Sie nur diese Cola. Nee, oder was ich viel besser fände, wenn wir dann irgendwie so ein Kommunikationskanal von irgendeinem Geheimdienst wären, ohne dass wir es wüssten. Ja, genau. Aber hier steht wirklich ja auch drauf auf der Lösung, na, wer wird denn hier spoilern? Also das hält mich davon ab, das einfach. Ja, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du die Apokalypse auslösen wolltest, würdest du doch vorher auch draufschreiben, bitte nicht spoilern. Bitte nicht vorher lesen, was geschieht, wenn ich das dir sage, dass du es tun sollst. So. Und bitte, ich würde schreiben, bitte drücken Sie nicht diesen roten Knopf. Jürgen, also ich würde dich um eine Sache bitten. Bevor wir am Schluss vielleicht auflösen, weil wir es nicht wissen, bitte gib mal alle Begriffe einfach in Google ein und guck mal, was da rauskommt. Das wird mich wirklich interessieren. Und ich mach ja mal nicht mit, wenn irgendwie am Schluss irgendwie sowas wie Hail Satan oder so noch kommt. Mhm. Ja. Also na, wenn ihr jetzt raus. Nebenher das macht, dann kriegt ihr ja vielleicht schon mal ein. Also komm, ich tippe das mal nebenher. Oder die ersten Buchstaben. Srmpf. Moment, also wenn ihr es jetzt tippen hört, das sind nicht die anderen, die heimlich googeln, sondern es bin ich, der jetzt das hier einmal festhält. Der jetzt heimlich googelt. Der jetzt unheimlich googelt. Srmpf. Sextens. Ja, das hat man ja auch schon mal. Das hat mich ja damals schon ein bisschen, das ging ein bisschen unter, ne? Aber ich habe ja meine Hinweise mal auf eine Person so kodiert. Super. Paula. Also es gibt zumindest schon mal keine Autovervollständigung von Google, was mich etwas beruhigt. Aha. Und irgendein Nachbar fängt hier an, mit dem Presslufthammer herumzuballern. Ich glaube, das ist der Sohnemann von... Ich glaube auch. Irgendwer hat gerade einen mega krassen Hustenanfall. Ja, das habe ich gehört, dass das von euch kommt. Aber irgendwie so dieser Presslufthammer kommt von außen, glaube ich. Den hören wir gar nicht. Das ist gut. Habt ihr irgendeine Idee? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nee, ich tappe völligst im Dunkeln. Also ich auch. Aber es ist so vielseitig. Also ich habe irgendwie das Bild eines Schauspielers oder sowas im Kopf. So einer, der viele Rollen annimmt. Also ich aber weiß, auch Milch? Kennst du nicht, ja? Den Oscar für die Hauptrolle in Milch? Ah, Sean Penn, aber der lebt noch. Kerzen. Jetzt sind wir echt gleich bei der satanischen Messe hier. Ja, ich habe wenigstens gewarnt vorher noch. Kerzen. Das hier ist wie Cabin in the Woods. Das ist quasi die Parodie auf eine A-Folge. Also es gibt eine Malerin, die Paula Becker, die mir noch einfallen wird. Aber wenn der Vorname vielleicht hat er die Sachen gemalt, die genannt worden sind. Aber das hätte mir eigentlich bei Kirk schon auffallen sollen. Aber wenn der Vorname als Hinweis hier versteckt ist, dann Kudos. Dann hat uns hier wirklich jemand gut vorgeführt, wenn wir da nicht drauf kommen. Naja, wir haben es ja gleich hinter uns. Also ich fürchte, die Auflösung enthält mehr Worte als die 10 Hinweise zusammen. Aber, achtens. Zwillinge. Also Philipp, ich habe das untrügliche Gefühl, dass der Kollege Kraus wirklich entscheidende Hinweise zur Auflösung uns verschwiegen hat. Ich habe das Gefühl, er hat einfach zufällig Seiten von einem Lexikon rausgerissen. Deswegen sind da auch Ziffern drauf und es sind einfach nur irgendwelche Wörter. Ich überlege gerade, mir fällt höchstens noch bei Zwillingen The Shining ein, irgendwie so als Assoziation. Die hatte ich aber jetzt das ist auch so weit weg. Die hatte ich jetzt auch vor Augen. Das ist jetzt, das war meine erste Assoziation bei Zwillinge. Und meine zweite ist natürlich der Twin Think Podcast. Grüße gehen raus. Zwillinge bei Shining. Stephen King lebt auch noch, ne? Stanley Kubrick lebt nicht mehr. Stanley Kubrick lebt nicht mehr. Das ist meine Lösung. Das ist deine Lösung. Was hat das mit den anderen Themen zu tun? Das wäre zum Beispiel bei Milch, wäre ach Gott, wie heißt der Film, wo ihm die Augen aufgespannt werden und er umprogrammiert wird? Ja, mit Total Recall? Nein. Da werden ihm aber die Augen aufgespannt und er wird umprogrammiert. Mit der Milchbar am Anfang. Genau. Ist es die Lösung? Was weiß denn ich? Ach, du weißt es selber nicht? Nein, das sag ich doch, ich weiß es nicht. A Clockwork Orange ist Clockwork der Name Orange, von dem Film, den du suchst. Ach so, ja, der steht mir noch aus. Aber dann müsste ja wahrscheinlich Orange, wäre dann vielleicht Hinweis 10. Oder gibt's noch, wie heißt Soylent Green auf Deutsch? Soylent Grün. Ja, tatsächlich. Das ist auch irgendwie eine Vorläuferband von den Ärzten, heißt der auch so. Ist der überhaupt von Kubrick? Nein, ist er nicht. Nein. Warum komme ich da jetzt drauf? Ach, weil ich mich nicht auskenne mit Geschichte oder mit Filmen oder. Aber der gehört für mich auch irgendwie in diese. Der ist gar nicht so weit weg für mich und ich habe den relativ nah tatsächlich auch zu A Clockwork Orange gesehen, weil das so ein, du musst diesen Film mal gesehen haben und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe ihn angeschaut. Also meine Erinnerung ist, dass ich die bei meiner Oma im Nachmittagsprogramm gesehen habe und dass der ein sehr krasses Ende hat, das sehr nachgehallt hat. So. Oma war danach einfach nicht mehr dieselbe. Nein, meine Oma hat den nicht mitgeguckt, so meine Oma guckt. Ich glaube nicht, dass meine Oma jemals in ihrem Leben einen Film geguckt hat. Also der kleine Dominik war danach nicht mehr derselbe. Das wiederum ist jetzt ein bisschen obszön. Neuntens, Daisy. Ja, jetzt bin ich bei Enten. Daisy? Ja. Der fällt mir immer nur ein. Daisy, Daisy, give me your answer, do. Sie bricht mit ihrer Regel und schreibt auf den 10. Hinweis nicht nur ein Wort, sondern einen ganzen Satz. Und jetzt kann ich dir auch sagen, ob Stanley Kubrick richtig ist oder nicht. Richtig. Denn der Satz ist, I can't do that. Ja, 2001, Odyssee im Weltraum ist Stanley Kubrick. Dave. Ja. Das sagt der Hell, sagt das. Richtig, aber... Ja, aber Dave, so? I can't do that, Dave. Ja, ich hab recht. Ja. Ja, ich auch. Woohoo! Ich werde jetzt mal Moment, aber ist es Kubrick? Ja. Ach, Ziffix, wirklich? Ja. Ah, dann war man mit der Milch ja echt nicht weit weg. Ja, Mensch. Nicht schlecht. Ah, das ist ja jetzt hier mal schön, denn hier sind jetzt auf dem, ich habe jetzt den Spoilerzettel aufgeklappt. Da steht tatsächlich ganz oben die Lösung drauf. Und jeder Hinweis jetzt nochmal ausführlich erklärt. Na, wie viel Zeit habt ihr denn heute? Also für Stanley Kubrick nehme ich mir Zeit. Oh. Sollen wir das noch als Bonus zum Bonus veröffentlichen? Ich lese vor. Stanley Kubrick. Erstens, Starrin. In allen Filmen von Kubrick kommen Menschen vor, die auf die ein oder andere Weise starren. Das stimmt absolut. Dies wurde bekannt als der Kubrick Stare. Warum seid ihr dann da noch nicht drauf gekommen? Mensch. Oh, darf ich immer mitraten, bitte? Darfst du mitraten? Ja, na, jetzt sag das Wort und ich versuche den Kontext für Kubrick zu erraten. Ah, oder ja. Der Philipp darf natürlich auch mitmachen. Zweitens, Reiten. Ach so, warte mal, wir waren jetzt noch nicht ganz. Ich muss noch I can't do that eingeben und dann mein Google-Experiment beenden. Das würde jetzt wahrscheinlich zu Sprachverwirrung führen. Das war jetzt irgendwie Lachen wie aus so einem 70er-Jahre-Cartoon von das Warner stimmt. Brothers. Ich glaube, wir nehmen das auf und packen es in einen Lachsack und verkaufen dann einen Original-Jürgen-Lachsack. Moment, ich muss euch das mal schicken. Lest ihr doch mal vor. Philipp, magst du? Also erstmal hat er Fremdgehen in Fremdgehen korrigiert. Das möchte ich mal hier so betonen. Ja, du, ich bin hier Multitasking. Ja, da kann man schon mal ein D unterschlagen. Ja. Nein, nur Spaß. Wie immer ist eher die Rotlichtindustrie, die es schafft, mit Search Engine Optimization einfach alle der 4 Top-Antworten in deiner Google-Suche an sich zu reißen. Du, das geht so weiter. Das sind nicht nur die Top 4. Du hast nur den Screenshot der ersten 4 gemacht, von daher. Genau, das wird noch sehr viel expliziter, je weiter ich nach unten scrolle. Mhm. Aber ich glaube auch einfach, das Wort Fremdgehen ist einfach sehr... Wow. Ja, aber auch Reiten und Zwillinge scheint hier in dem Kontext sehr beliebt zu sein. Mhm. Wow. Dominik, Reiten. Was verbindest du? Fields of Glory ein? Nee, ich würde tippen auf Doctor Strange oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Mit der ikonischen Szene, wo er dann aus dem Flugzeug fliegt, während er die Bombe versucht loszutreten und dann da runterreitet drauf. Genau, da ist Philipp jetzt mal eindeutig. Der Punkt geht an Philipp. Das Bild des atombombenreitenden Major King Kong. Heißt der wirklich Major King Kong? Habe ich nicht im Gedächtnis. Glaub schon. Major King Kong? Film. Ja, ich fand den auch super damals, aber... Heißt der wirklich Major King Kong? Ist doch, ich glaube schon. Jetzt. Naja, macht der Dr. Strangelove oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben, legendär. We'll meet again. Drittens, Milch. Ja gut, die jetzt. Milchbar. Ja. Clockwork Orange. Es hätte vermutlich auch Ludwig Fun getan oder Die Toten Hosen oder Singing in the Rain. Doch Alex Horror Show beginnt unscheinbar in der Milk plus Milchbar A Clockwork Orange. Ich muss den echt mal sehen. Der steht schon seit ungefähr 20 Jahren auf meiner Muss-ich-unbedingt-sehen-Liste und ich habe es echt noch nicht geschafft. Guckt denn jemand mit mir mal? Ich gucke so ungern alleine Filme. Ja. Gibt es irgendwie so ein Online-Ding, wo man zusammen Filme gucken kann? Oh, viele. Yeah. Das hat Corona herausgebracht, ja. Das, dann kann ich meine VR-Brille mal wieder aufladen, weil damit ist es eigentlich dann noch cooler. Da gibt es ganz viele so virtuelle Kinos. Ist es wirklich das angenehm, so lange damit zu gucken? Nee, aber du bist dann wirklich wie im Kino. So, es ist halt schön dunkel um dich rum. Es stinkt, es klebt alles, das Popcorn ist auch teuer. Okay, cool. Genau, es ist wirklich wie im Kino. Kirk. Kirk Douglas. Ja. Der, diese Wege zum Ruhm? Genau, hier einer der ersten großen Filme, die er gedreht hat. Lange bevor ein anderer Kirk Captain wurde, schwang sich Kirk Douglas dazu auf, Anführer eines Sklavenaufstands zu werden. Vollkommen unzufrieden mit dem Regisseur Anthony Mann, seltsam, feuerte Kirk diesen und verpflichtete Kubrick, dessen Durchbruch dies wurde. Die eingeschränkten Freiheiten brachten Kubrick dazu, nie mehr Kompromisse in seinen Film eingehen zu wollen. Den habe ich noch nicht gesehen wiederum. Da steht jetzt aber der Film gar nicht explizit genannt. Welcher Film war das, Dominik? Ich glaube, dass es Spartacus ist, oder? Kann sein. Das, mit so altem Kram habe ich es nicht ganz so. Naja, fünftens. Fremdgehen. Ice White Shut. Genau. Nicht nur im realen Leben, sondern auch in diesem Film teilten sich die beiden das Bett. Oder nicht? Ich lese das gleich nochmal vor, wenn meine Rollos unten sind. Sorry. Die Nicole Kidman und der Tom Cruise. Ja, machen wir mal eine ganz kurze Pause. So, jetzt. Nicht nur im realen Leben, sondern auch in diesem Film teilten sich die beiden das Bett. Oder nicht? Kubricks letzter Film mit Tom Cruise und Nicole Kidman, 3 Jahre Drehzeit und im Schnitt 6 Tage vor seinem Tod vollendet, brachte Schnitzlers Traumnovelle in die Kinos. Eyes Wide Shut. Paula. Das weiß ich nicht. Private Paula. Full Metal Jacket. Dass ich den nicht auf dem Schirm hatte. Den habe ja sogar ich mehr als einmal gesehen. Paula. Krieg macht Schatten und Karikaturen aus uns allen. Manchmal auch der Weg dorthin. So verändert die Ausbildung für den Vietnamkrieg Private Leonard Lawrence, vom Ausbilder Paula genannt, in genau das, was alle von ihm erwartet haben. Ob Paulas blutiges Gemetzel als Friendly Fire zu bewerten ist? Full Metal Jacket. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe massiven Respekt gerade von dieser Art und Weise, den Regisseur zu präsentieren. Ja. Und mir stinkt es fast, dass ich nicht selber auf sowas gekommen bin. Total. Und das Lustige ist, ich habe mir die Tage noch gedacht, Mensch, eigentlich ist es ja fast ein bisschen eingefahren, dass wir ganz oft mit der Jahreszahl starten. Dabei könnte man eigentlich mit völlig losen Dingen starten oder auch richtig mal uns gegenseitig so ein bisschen foppen, indem man da in Hinweis 1 eigentlich so einen richtigen Kracher-Hinweis reinballert, den man aber erst im Nachhinein checkt. Ein Kracher. Kaum 200 Folgen später kommen sie auf gute Ideen. Komm, wir sind jetzt in Folge A155. Siebtens, Kerzen. Die haben damals für Barry Lyndon, extra von der NASA, glaube ich, ein Teleskop oder irgendeine Art von Optik gekauft, damit der Stanley Kubrick bei Kerzenlicht filmen konnte, was damals völlig unmöglich war eigentlich. Krass, Barry Lyndon habe ich noch nie gehört, den Filmtitel. Was Stanley will, das bekommt er auch. Und er bekommt Kerzenschein. Ah, Entschuldigung. Was Stanley will, das bekommt er auch. Und wenn er Kerzenschein filmen will und dafür Kameraobjektive der NASA braucht, dann erst recht. So ist es auch nicht schlimm, dass dieser Film anstelle eines anderen gedreht wurde. Denn eigentlich sollte Napoleon auf dem Drehplan stehen, mit Jack Nicholson als dem französisch-militärischen Minischreck. Doch das war zu teuer. So drehte er Barry Lyndon in ähnlicher Periode spielend, hier schlechten Periodengag einfügen. Achso, das war dann quasi eine Regieanweisung. Hätte man vorher lesen sollen. Naja. Achtens. Zwillinge. The Shining? Yeah. Ja, genau. Da waren wir ja dann wirklich sofort nahe dran. Ja. Stundenlang drehte der kleine Danny Torrance seine Runden auf dem Dreirad. Vermutlich um die Zeit totzuschlagen, wenn Kubrick mal wieder 70 Takes mit Shelley Duvall kreischend drehen muss. Ich lese jetzt hier stammelig vor, ne? Aber das liegt natürlich nicht an mir, sondern an der Handschrift, ja, möchte ich mal natürlich betonen. Selbstverständlich. Du kannst lesen, Jürgen. Ja, ja. Dominik, lehn du dich nicht so weit aus dem Fenster, ja? Hier musste ich das ja vorlesen. Ich bin tatsächlich sehr gescheitert, ja. So ist es verwunderlich, als diesmal die, also ich finde es sehr schön, ich finde es wirklich sehr schön, handschriftlich zu lesen, aber es ist nicht immer ganz einfach. So ist es verwunderlich, dass diesmal die Kamera bereitstand, als Danny um die Flur geradelt. So haben wir ein Beweisvideo der Grady-Zwillinge in Kubricks Shining. Sehr schön. Daisy. Das weiß ich wieder. Es ist tatsächlich das, was ich vorhin angestimmt habe. Das Lied singt nämlich Hal 9000, als sie ihm anfangen, die Sicherungen rauszudrehen. Und es ist ein Song, der heißt A Bicycle Built for Two. Und das war meines Wissens nach eine der ersten Sachen, die man mit synthetischer Sprachausgabe von Computern rausgebuttert hat, weil man gesagt hat, Mensch, die können nicht nur Text vorlesen, der kann auch so ein bisschen ja, intonieren beziehungsweise auch so ein bisschen Melodie reinpacken. Und da hat man damals einen Rechner diesen Song singen lassen. Und das sozusagen als Zitat kam dann bei HAL 9000, was ja auch wieder bloß eine namentliche Abwandlung von IBM ist, ne, irgendwie ändert jeden Buchstaben um ein Zeichen im Alphabet. Was macht man, wenn man das größte KI-Elektronenhirn der Geschichte gebaut hat? Die Frage zu 42 suchen? Nein, ein Kinderlied beibringen. Und so durchlebt HAL sein künstliches Leben noch einmal rückwärts, als Bowman ihm die Speichermodule entfernt mit einem Kinderlied. Und so ist HALs Todeserfahrung am Ende genauso menschlich wie die von ihm als fehlerhaft angesehenen Mitglieder der Besatzung. Und so stirbt HAL in dieser Odyssee im Weltraum. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich glaube, da war ich schon eingeschlafen in dem das Moment. Irgendwann, das geht dann auch, also das ist natürlich so computermäßig ein bisschen so ein albern, weil es dann irgendwann auch geht so. Also da pitchen sie ihn so super runter und er wird immer langsamer wie so ein schleifendes Tonband, weil er ihm halt die Speichermodule entnimmt. Mhm. Okay. Ich muss auch sagen, ich fand Odyssee im Weltraum ziemlich, es war eine ziemliche Odyssee, es war ziemlich zäh. Die Ästhetik ist halt der Hammer. Also auch, ich finde gerade auch mit heutiger Sicht auf die ganzen Sachen, die ganzen Ideen dahinter und auch so Kram wie dieses, ja klar gibt es da keine Gravitation bei den Transportraumschiffen und deswegen laufen die Stewardessen da einfach mit großen Klettbändern an den Schuhen rum. Also solche Kleinigkeiten, die ich einfach echt cool finde. Aber klar, der Film hat enorme Längen und ist nicht nur für die damalige Zeit alt, also ne, vom Pacing her, sondern war das damals, glaube ich, auch. Tatsächlich gab es vor ein paar Jahren erst im Fürth mal wieder eine Aufführung davon im Kino und da waren wir drin. I can't do that. I'm sorry, Dave. Ich habe es natürlich auch falsch rezitiert. Nicht Komma Dave, sondern I'm sorry, Dave. Und dieser Spruch war schuld an seinem Ableben. Naja, auch. Ja, Hammer. Vielen Wahnsinn, Dank. Wahnsinn, ne? Sau cooler Ansatz. Ja, sehr da gut. Hat sich jemand etwas verwirrend, aber sehr cool. Ja. Sehr viel Mühe gegeben, ja. Kudos. Ja. Ihr werdet ab sofort sämtliche Regisseure, die schon tot sind, von mir hören. PS, mir ist auch gerade wieder eingefallen, dass diese Anspielung auf IBM gar nicht stimmt. Dass das bloß Leute nachher sozusagen reingedichtet haben. Ja, I know. Da klugscheißt er sich einfach selber. Genau. Nicht schlecht. Jetzt in diesem Sinne, wie sich das anfühlt. Danke. So, den anderen Umschlag muss ich mir jetzt tatsächlich noch aufheben. Also der hat ja jetzt dann nichts damit zu tun. Ja. Dann hoffe ich, dass wir sehr bald mal wieder nicht fränkische GästInnen bei uns haben. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage. But you will look sweet upon the seat of a bicycle built for two.